In Deutschland grassiert Panik. Zumindest in diesem kleinen Punkt ähnelte die Situation vor anderthalb Jahren der heutigen. Damals fürchtete die deutsche Politik das Geld der Staatsfonds aus Russland, China und den arabischen Staaten. Hessens Ministerpräsident Roland Koch ängstigte damals vor allem, dass die staatlichen Investoren politische Ziele verfolgen und mit ihrem Geld Deutschland gefügiger und abhängiger machen könnten. Vor diesem Hintergrund ist staatliches Geld nicht normal, sondern eher gefährliches Geld. Privates Geld ist gutes Geld, egal aus welchem Teil der Welt es kommt und wohin es geht. Und wir werden dort niemand hindern. Koch mahnte doch per Gesetz, die deutschen Schlüsselindustrien abzuschirmen. Der CDU-Politiker hätte es am liebsten gesehen, wenn Branchen wie Energie, Telekommunikation, Banken und Automobil vor den Milliarden der ausländischen Staatsfonds gesichert würden. Es gibt eine gewisse Grenze, da wird aus Mut zur Freiheit auch eine Dummheit, andere einzuladen, Dinge zu machen, die wir eigentlich nicht haben wollen. Und deshalb muss der Gesetzgeber über das Außenhandelsgesetz und andere Instrumente jetzt nachdenken. Das Außenwirtschaftsgesetz ist längst geändert. Bloß interessiert das in der Wirtschaftskrise eigentlich niemanden mehr. Auch Roland Koch wurde von der Wirklichkeit überholt. Überall erschallt der Ruf nach Milliarden, wer auch immer sie hat und von wo auch immer sie kommen. Ausländische Investoren werden geradezu umworben. Während der Gespräche zur Rettung von Opel hat Bundeswirtschaftsminister